Moin moin, hallo zur ersten, nee, zur nächsten Filmexe-Podcast-Ausgabe. Heute darf ich mal die Gesprächsrunde leiten. Ich bin aber nicht alleine, sondern diesmal sind wir dabei John und Tim. Moin. Moin moin. Moin. Und unser heutiges Thema ist natürlich passend zu dem Start von Findet Dory, Computeranimationsfilme. Und da habe ich mir ein paar rausgesucht, so an die 100. Wir werden sicherlich nicht über alle sprechen. Aber als erstes würde mich erstmal interessieren, wenn ihr jetzt Computeranimationsfilme hört, was wäre dann das erste, also so der erste Film, an den ihr dann sofort denkt, so quasi euren liebsten Animationsfilm? Kindheitsanimationsfilm oder generell Animationsfilm? Generell, oder was dir halt als erstes in den Kopf kommt, wenn du an einen... Also als erstes, wenn ich... Kann ich anfangen? Ja. Okay, also als erstes, woran ich denke, wenn ich nur an Animationsfilme denke, ist Spirited Away. Also Chihiros Reise ins Zauberland. Mhm. Und wenn es wirklich Kindheitserinnerungen, Animationsfilme geht, dann sofort Toy Story. Als allererstes. Mhm. Eigentlich. Gut, jetzt hatten wir ja gesagt, dass wir nur über Computeranimationsfilme reden. Zeichentrickfilme hätte ich auch einige. Und Chihiros Reise ins Zauberland ist auch einer der besten, die ich kenne. Oder vielleicht sogar einer, vielleicht mein Lieblingszeichentrickfilm auf eine gewisse Art und Weise. Ja, aber er ist ja auch computeranimiert bei Filmstellen. Ja, okay. Ja, weil wir wollen es reine Computeranimation. Oh, ja, ansonsten kommen mir gar nicht so viele Computeranimationsfilme in den Sinn, weil ich habe auch schon vorab zu den anderen beiden gesagt, auf dem Feld kenne ich mich nicht aus. Ich habe viele ausgelassen. Ganz große Filme wie Toy Story und so habe ich nie gesehen. Ich weiß nicht, reizt mich einfach nicht. Das heißt, ich denke dann schon an Toy Story, Ice Age und so weiter. Schreck kommt mir auch in den Sinn. Der letzte Animationsfilm, den ich gesehen habe, war Alles steht Kopf. Mhm. Und den fand ich unerwartet gut. Das kann ich vielleicht sagen. Was bedeutet unerwartet gut? Kannst du eine Zahl geben? 7. Okay. Ja. Okay. Ja. Also solide, fand ich. Ja, also wir kommen ja auch noch zu dem Film sicherlich. Ist ja einer der jüngeren. Aber ich habe mir jetzt so gedacht, dass wir quasi die Animationsstudios durchgehen. Mhm. Weil dann sieht man ja auch immer sehr gut, wie sich die entwickelt haben. Ja. Und da würde ich halt mal, vielleicht machen wir es immer abwechselnd, ein großes, ein kleines Studio. Und das größte von allen ist natürlich Pixar. Also nicht vielleicht das größte, sondern das erfolgreichste. Die besten. Ja, das kann man, ja, denke ich schon. Also die haben sich ja am Anfang der Zeit noch einen relativ großen Kampf geliefert mit DreamWorks, wo sie mal abwechselnd einen Film rausgebracht haben quasi. Zu DreamWorks kommen wir natürlich auch noch, wobei mir aufgefallen ist, dass sie interessante Ansätze immer verfolgt haben. Ja, aber jetzt sind wir erstmal bei Pixar und da beginnt die Geschichte natürlich 1995 mit Toy Story, was der erste reine computeranimierte Film war. Zumindest hat mir das Wikipedia so erzählt. Ja, du hast ihn schon erwähnt, halt. Ist ein Kindheitsfilm für dich. Wobei ich aber sagen muss, also der erste Toy Story nicht so krass wie der zweite. Also ich habe irgendwie, ich habe den zweiten Toy Story noch viel mehr im Kopf als den ersten. Ich glaube, ich habe ihn einfach öfter gesehen. Aber ich kann mich auch noch ganz gut an den ersten Toy Story dran erinnern. Und ja, irgendwie, ich finde Toy Story hat auch so ein bisschen... Ich weiß nicht, also als Toy Story 3 rauskam, 2010 oder so, ne? Ich glaube, es war 2010. Ja. Also das ist immer noch ein Film, den kann ich heute noch gucken und da weine ich fast. Ja, das ist wirklich, also... Ja, können wir ja jetzt gleich mal die ganze Reihe vorwegnehmen. Also John, du hast keinen der drei gesehen? Nee. Ja, okay, also ich muss auch sagen, den ersten habe ich damals gesehen, also nicht 1995, sondern irgendwann später. Und fand den gar nicht so toll. Da habe ich gar nicht verstanden, warum den immer alles abfeiern. Toy Story 2, an den habe ich so gut wie gar keine Erinnerung mehr. Krass. Okay. Ist ja, also ich weiß nur noch, dass die Cowboy-Frau damit macht. Genau. Und die kleinen grünen Männchen. Ja, und alles mit Buzz Lightyear und seinem Vater, mit ja, das mit ist Oz, Beispiel, oder wie das heißt? Weiß ich alles nicht mehr. Das ist da alles. Ja, und Toy Story 3 ist halt für mich auch einer, also auf jeden Fall der beste Film dieser Reihe. Ich würde fast sagen, für mich fast der beste amerikanische Animationsfilm. Also es ist wirklich wahnsinnig gut. Der ist ganz weit. Also der ist auch, den kann sich, keine Ahnung, ein 14-jähriger Teenager angucken und ein 40-jähriger Mann. Und vielleicht sogar der ältere eher. Ja. Besonders bei der letzten Szene, was man jetzt nicht vorwegnehmen muss, aber. Schlimmste der Welt. Ja, also das ist wirklich große Kunst gewesen. Ansonsten verbindet man halt Toy Story immer so mit dem Animationsgenre, aber ich, also ich, dem, der ganzen Reihe an sich kann ich irgendwie nicht so das abgewinnen, wie ich es anderen Animationsfilmen kann. Ich finde irgendwie so Spielzeuge als Thema nicht so toll. Außer jetzt im dritten Teil, da haben sie es wirklich gut umgesetzt. Okay. Das ist ja nice. Ja, achso, ich habe auch zu manchen Filmen noch ein paar Informationen rausgesucht. Zu den späteren Filmen ein bisschen weniger, weil ich dann müde wurde. Zu Toy Story fand ich zum Beispiel ganz interessant, dass am Drehbuch unter anderem Joss Whedon dran gearbeitet hat. Der gemacht hat. Genau, der super Nerd. Und Age of Ultron. Ja, und Buffy und Firefly. Ja. Also der... Kann schon. Der kann schon was. War auch der einzige Animationsfilm, wenn ich es richtig gesehen habe. Ich kann mich auch irren. Und zu der Zeit, als Toy Story ins Kino kam, gab es ja noch gar nicht den Oscar für den besten Animationsfilm. Oder es gab ihn nicht mehr. Auf jeden Fall hat er damals den Sonder-Oscar bekommen. Und ja, weiß nicht, warum das jetzt ein Sonder... Und war nominiert für Filmmusik und Song, was sich eigentlich durch die ganze Pixar-Geschichte durchzieht. Ich glaube, jeder Pixar-Film wurde für die Filmmusik nominiert. Ja. Aber nicht jeder für einen Animationsfilm. Also später gewinnen sie immer, aber zwischendurch drin. Ja. Ja, zu Toy Story 2 war auch für einen Song nominiert. Ist auch die erste Fortsetzung gewesen, die Pixar gemacht hat. Ja. Was man heute ja eigentlich, heute sagt man ja, Pixar hat keine Ideen mehr und macht nur noch Fortsetzungen. Obwohl Toy Story 2 der dritte Film war. Und damals haben sie schon angefangen. Ja, und zu Toy Story 3 kann man jetzt nichts weiter sagen. Toy Story 3, wenn man das mal erwähnen kann, war im Jahr, als er rauskam, der erfolgreichste Film des Jahres in den USA. Und ich glaube, als er rauskam, will mich jetzt nicht drauf festnageln, aber ich glaube, das war der Highest-Grossing-Animationsfilm aller Zeiten, als er rauskam, bis dann Frozen kam 2013. Also 3 Jahre hat er die Krone gehalten. Das war schon krass, was der alles eingenommen hat, Toy Story 3. Ja, das habe ich mir jetzt nicht notiert mit den Einnahmen, da habe ich mich auf dich verlassen. Deswegen. Ja, und dann kommen wir 3 Jahre später ist dann das große Krabbeln erschienen. Ja. Ich kann sofort anfangen, okay. Ohne Mist, den hätte ich komplett vergessen. Den habe ich in meiner Kindheit bestimmt ungelogen 15 Mal gesehen. Den kenne ich auswendig, den Film. Ich glaube, das war die allererste DVD, die ich gesehen habe. Ich glaube, als mein Vater damals einen DVD-Player gemacht hat, hat er den Film, das war der erste Film, den wir darüber geguckt haben, das große Krabbeln. Den kenne ich wirklich auswendig. Und das ist lustig, weil ich kann es ja ganz kurz sagen, hier steht darauf, basiert los auf die 7 Samurai und ich habe darüber niemals nachgedacht, aber das stimmt voll. Ja, ist mir auch aufgefallen. Also wir haben ja auch letzte Woche über die glorreichen 7 gesprochen. Das ist ja wiederum ein Remake von den 7 Samurai. Ja. Und es fällt halt auf, ja. Da gibt es halt, also worum es vielleicht, worum es geht, es gibt eine Ameisenkolonie, die von Heuschrecken tyrannisiert wird und dann macht sich einer auf den Weg und sammelt 6 andere Käfer ein und die besiegen am Ende die Heuschrecken. Ja, und die sind halt dann, also es fällt einem nicht so auf, wenn man es schaut, aber es sind halt dann diese 7 Käfer, die dann den Tag retten. Ja. Ja, und so. Also ich finde den auch toll. Den habe ich auch öfter schon gesehen. Finde ich auch wesentlich besser als der im gleichen Jahr erschienene Ents von DreamWorks. Ja, stimmt. Mit dieser Schlacht am Anfang, wo die Ents gegen diese Maden oder sowas kämpfen. Und dann sind alle tot, außer der eine. Ja, ich weiß nur noch, dass die doch ganz komisch animiert waren. Aber wir kommen ja auch noch zu Ents. Und das große Krabbeln ist halt, ich würde sagen, familienfreundlicher. Sieht irgendwie hübscher aus. Und ist halt auch ein Erfolg gewesen, denke ich mal. Ich weiß noch, dass die Heuschrecken, bevor sie immer wieder weggegangen sind, immer gesagt haben, lass knattern. Ja, stimmt. Dann haben die Flügel angefangen. Das weiß ich noch. Ja, na, du hast ihn auch nicht... Nee, ich glaube, es ist auch einfacher, wenn ich mal sage, will. Okay, ich schalte dann ein. Ja, genau. Dann kam Toy Story 2 und dann kam mein liebster Animationsfilm, die Monster AG. Den habe ich gesehen. Den hast du gesehen. Das Tolle an dem Film ist unter anderem, dass es die erste überzeugende Darstellung von Fell gab in dem Film. Und ich finde ihn einfach, keine Ahnung, ich kann es gar nicht beschreiben, von vorne bis hinten finde ich den super. Als Kind habe ich den halt geliebt. Und diese Idee, dass die Monster halt über ihre Türportale da in Kinderzimmer reisen, um die Schreier einzusammeln, war das, glaube ich. Um damit dann den Strom zu betreiben, das finde ich einfach immer noch. Also von der Kreativität her ist das noch, glaube ich, auch bei Pixar eines der ganz oben anzusiedelnden. War auch einer der ganz großen finanziellen Erfolge von denen, als sie es gemacht haben. Aber Ich muss sagen, ich habe den gesehen, ich habe ihn noch mehrmals gesehen und ich kann komplett verstehen, diese Leute den großartig finden. Also ich kann objektiv sagen, ich finde, der ist von der Qualität her, ist der eine 9 von 10 oder so. Aber für mich persönlich ist er nur irgendwie eine 7. Also ich konnte nie so connecten mit dem Film, aber er ist handwerklich, ist es 1A. Das ist, also, ja, das da ist kann ja man bei Pixar immer wieder. Wen fandest du den? Ich habe den, glaube ich, nur einmal gesehen, wirklich im Kino damals. Und deswegen kann ich es nicht mehr so richtig beurteilen. Ich weiß, ich fand ihn ganz gut, aber es ist mir nicht so viel hingeblieben. Also ich habe ihn mir nicht noch ein zweites Mal angeschaut. Okay. Ja, ich habe den, weiß nicht, 5-mal gesehen oder so. Mhm. Habe mich dann auch auf die Fortsetzung gefreut. Bisschen nicht die Fortsetzung, sondern die Vorgeschichte. Mhm. Die 2013 ins Kino gekommen ist, die Monster-Uni. Was auch gleichzeitig das erste Prequel war, was Pixar gemacht hat. Und der Film, den finde ich wirklich schlecht. Also, der war nicht so toll. Nee. Der war echt nicht gut. Der hat mich auch mega enttäuscht. Und ich glaube, unter allen Filmen, die ich jetzt hier so in der Liste sehe, die ich gesehen habe, ist auf jeden Fall der schlechteste Pixar, den ich gesehen habe. Ja, naja, wir kommen, ja, also, vielleicht. Wie gesagt, die ich gesehen habe, da ist noch einer, der ist vielleicht noch schlechter. Ja, sonst die Monster AG, auch wieder ein toller Film gewesen. Dann kam 2003 der Vorgänger von Findet Dory, weswegen wir eigentlich ja hier drüber sprechen, Findet Nemo. Das ist ja wohl mal betriebene Kindheit. Also Findet Nemo habe ich damals, glaube ich, das war die allererste, tut mir leid, das war die allererste raubkopierte DVD, die ich besessen habe. Das weiß ich noch ganz genau, dass ich mich total, ich dachte so, ich wäre irgendwie Hacker oder sowas, weil ich eine raubkopierte DVD hatte. Da war so eine ganz schlechte Telesync im Kino aufgenommene Fassung von Findet Nemo drauf. Ich habe den 2-mal im Kino gesehen und dann halt wirklich jeden dritten, vierten Tag nochmal auf DVD angeguckt. Und der Film ist ja, also der ist super. Der ist, ich weiß nicht, was man dagegen sagen kann. Der ist einfach, also, wenn ich nicht ganz dumm bin, war das, als er rauskam, der erfolgreichste Pixar-Film und wurde erst abgelöst, Ewigkeiten später. Also der hat wirklich ewig die Krone gehabt und das war, glaube ich, der erste, okay, nee, Shrek war, glaube ich, auch, na, egal, aber war unfassbar erfolgreich. Ich glaube, irgendwie 840 Millionen weltweit im ersten Run und dann wurde er nochmal 3D wieder aufgeführt. Mhm. Dann hat er nochmal 100 Millionen eingespielt im Rerun, irgendwie, also Wahnsinn. Und ich finde, das gesamte Pacing von dem Film und den ganzen Humor und die ganzen Ideen und so weiter, das ist super geil. Da muss man erstmal kommen, der ist wirklich toll. Mir ist auch gerade eingefallen, was ich bei der Recherche zunächst aufgeschrieben hatte, jetzt habe ich es aber irgendwie wieder rausgenommen. Pixar im Vergleich zu anderen Studios, wo wir noch hinkommen, vertrauen nicht so wirklich den Schauspielern bei der Synchronsprecherwahl. Also sie haben immer so einen Star drin, würde ich sagen. Also bei Toy Story ist ja Tim Allen, spricht glaube ich Woody. Ja. Was jetzt auch, Tim Allen ist jetzt auch nicht mehr so der Star ungefähr. Und hier links Dory wird gesprochen von Ellen DeGeneres. Ja, ja, also es gibt immer so die einzelnen Leute, die eine Rolle sprechen. Mhm. Aber der große Rest sind glaube ich wirklich Synchronsprecher. Es sind keine, sind wahrscheinlich auch Schauspieler, aber nicht so die bekannten Schauspieler, sondern wahrscheinlich für Synchronsprechen angestellt. Währenddessen DreamWorks zum Beispiel eher nur auf Stars setzt. Zum Beispiel Shrek wird von Mike Myers. Ich wollte gerade sagen, es ist von DreamWorks, ne? Shrek. Ja, ja. Wird von Mike Myers gesprochen. Eddie Murphy spricht den Esel. Die Prinzessin ist Cameron Diaz. Okay, aber. Und ich wollte nur sagen, bei Pixar ist es nicht so. Da findet man einzelne Leute. Bei der Monster AG, da wird Sully, also das Fellmonster wird halt von John Goodman gesprochen. Ja. Das ist der einzige bekannte Name in der ganzen Liste. Hast du die Monster AG zum Beispiel denn mal im Original gesehen? Ja. Okay. Also, aber da wäre es mir nicht mal aufgefallen. Ich muss sagen, ich habe Findet Nemo nie im Original gesehen. Fällt mir jetzt gerade so auf. Aber wollen wir jetzt gleich über Findet Dory reden? Jetzt, wo wir da gerade sind? Ne, wir kommen ja später eigentlich noch. Na gut, okay. Das okay, wir vorschauen. Dann. Ja. Okay. Ja, genau. Und 2004 kam dann ein Film, der zum ersten Mal ausschließlich menschliche Charaktere in dem Film hatte. Also nicht ausschließlich, sondern hauptsächlich. Mhm. Und dort gab es dann auch logischerweise, also nicht logischerweise, sondern es gab dann auch die ersten toten Menschen in einem Pixar-Film, was es vorher nicht gab. Und es waren die Unglaublichen. ein Pixar-Superhelden-Animationsfilm, der auch gut ist. Also, und da muss ich sagen, nie gesehen. Also der erste Film in der ganzen Liste jetzt, den ich nicht gesehen habe. Ich habe das Spiel gespielt. Ja. Ich habe auch das zweite Spiel gespielt, auch durchgespielt. Und ich wusste alles, aber ich habe den Film nie gesehen. Ja, bei mir ist einer der wenigen, die ich gesehen habe. Und ja, so, ich glaube, aus der Liste, den ich sogar favorisieren würde. Aber es liegt natürlich auch daran, dass ich die anderen einfach viele nicht gesehen habe. Mhm. Aber ich fand den ziemlich gut. Hab den auch im Kino gesehen damals. Ja, ich glaube ich auch. Aber danach vielleicht noch einmal, irgendwie 2 Jahre später oder so. Das heißt, mit der Handlung ist alles ein bisschen... Was du drunter geschrieben hast, so ein bisschen Anlehnung an... Die Fantastischen Vier. Ja. Genau, das stimmt. Ja, das war aber auch offensichtlich. Genau, das ist halt so eine Familie, in dem Fall eine Familie, und die haben alle verschiedene Superkräfte. Da sind ja 1:1 die Fähigkeiten da. Ja, also nicht ganz, sondern die Frau war elastisch, so wie Mr. Fantastic. Mhm. Naja, aber es sind ja. Es also, geht schon nicht. Ja. Genau. Also eine Fähigkeit ist, glaube ich, anders. Der Rest ist gleich. Ja. Und man konnte, was ich auch interessant fand, ist, dass der Film schon seit 93 in Arbeit war, was man an Skizzen ablesen konnte oder so. Ja, und also 1993 war noch 2 Jahre vor Toy Story kam. Und so lange haben wir schon daran gearbeitet. Das fand ich eigentlich ganz interessant. Hat auch den Oscar für den besten Animationsfilm gewonnen, was öfter jetzt noch kommt bei den Pixar-Filmen. Und Findet Nemo war zum Beispiel der erste Pixar-Film, der einen Animations-Oscar bekommen hat. Die Monster AG war damals nur nominiert und hat gegen Shrek verloren. Ja. Und dann ging es halt richtig los für Pixar. Dann 2006 gab es aber erstmal wieder nur eine Nominierung, in Anführungsstrichen, für Cars. Würde ich auch sagen, das ist einer der schwächeren Filme von Pixar, um ehrlich zu sein. Und ja, da kommen wir nämlich gleich noch zu dem, den ich, glaube ich, am schlechtesten sehe von ganz Pixar. Cars 2 wahrscheinlich. Ja, genau. Ja, ich habe den nie gesehen, aber er reizt mich auch überhaupt nicht. Ich verstehe auch, also doch, ich habe ihn, glaube ich, in Stückweise gesehen. Ich habe es aber nicht verstanden, diese ganze Welt, wie die funktioniert. Gesehen und Spiel gespielt. Das Spiel habe ich nie gespielt, aber ja, also ich glaube, Cars ist somit das Uninteressanteste von Pixar. Ja. Und Cars 2 habe ich jetzt auch gar keine Informationen mehr dazu aufgeschrieben. So. Cars 2 war auch irgendwie so ein Ding, was auch gar nicht funktioniert hat. Also auch Boxoffice-mäßig hat es nicht so unbedingt großartig funktioniert. Da haben sie auch das Marketing komplett irgendwie sonst wo reingeritten. Also das war nicht gerade die goldene Stunde von Pixar. Da haben sie durchaus mal einen Fehler gemacht, würde ich mal behaupten. Ja, aber Cars 3 kommt ja auch noch. Ja, also, er hat ja kein Minus gemacht. Wenn ein Film kein Minus mal kriegt, dann Gott sei Dank. Aber bei Cars verstehe ich auch nicht, warum es da eine Fortsetzung gab. Also warum von Cars? Bei Cars sehr erfolgreicher. Aber als die Unglaublichen, oder? Hm? Aber war der erfolgreicher als die Unglaublichen, die Monster AG? Ich glaube, er war erfolgreicher als die Unglaublichen, aber nicht erfolgreicher als die Monster AG. Mhm. Also von den Unglaublichen kommt jetzt auch noch eine Fortsetzung. Ja. Aber das hat mich damals so gewundert. Ja, und ein Jahr später kam dann Ratatouille. Ne? Red ruhig erstmal über Ratatouille. Ja, ich kann dazu nicht viel sagen, ich habe den zur Hälfte gesehen. Hm. Dann bin ich eingeschlafen. Solid. Geht um eine Ratte, die einen Koch kontrolliert und dem dann beibringt, wie man kocht. Ja. Und zwar, wie man Ratatouille kocht. Ja, unter anderem wahrscheinlich. Also ich habe den Film 2-mal gesehen damals und fand den auch ziemlich gut. Also der ist ja auch in der allgemeinen Meinung, glaube ich, sehr hoch angesehen, der Film. Um meinen kriminellen Rekord von Raubkopien zu vollenden, das war der erste Film, den ich aktiv selbst runtergeladen habe. und war total stolz auf mich damals. Aber den habe ich schon 2-3 Mal gesehen und gehört deutlich zu den stärkeren. Also würde ich für mich persönlich über die Monster AG stellen, über Toy Story 1 und 2 auch über das große Krabbeln. Also der war schon sehr, sehr gut. Also ich habe den schon mehrfach empfohlen bekommen. Ich hätte gar nicht gedacht, dass der schon von 2007 ist. Der ist echt alt. Ja. Ist mir fast 10 Jahre. Mhm. Ist wahrscheinlich der auf der Liste, bei dem ich jetzt am ehesten erwägen würde, den mir auch nochmal anzuschauen. Okay. Ja, ich muss den auch nochmal sehen. Oder nochmal weiter gucken. Den nächsten Film der Liste habe ich auch nicht gesehen. War der erste Pixar-Film, der, glaube ich, komplett ohne Sprache, oder nee, die erste halbe Stunde war komplett ohne Sprache. Ohne menschliche Sprache. Ohne menschliche Sprache. Nämlich in Wall-E gibt es den kleinen Roboter, der auf der Erde zurückgeblieben ist, um aufzuräumen. Mhm. Und der spricht halt nicht, sondern der piept nur rum. Ja. Mehr weiß ich dann aber auch nicht über den Film. Naja, also ich habe Wall-E gesehen, damals sogar im Kino. Es schockiert mich krass, wie viel ich davon gesehen habe. Und die erste halbe Stunde, glaube ich, ist halt wirklich nur, wie er auf der Erde ist und halt die Erde aufräumt. Also die Geschichte von Wall-E, keine Ahnung, hast du Wall-E gesehen? Ja. Ist ja das... quasi die Menschheit in einem Raumschiff abgehauen ist, weil die Erde zu verdreckt ist und Roboter zurückgelassen hat, die Erde aufräumen und dass die Menschheit irgendwie nach ein paar hundert Jahren wiederkommen und dann ist die Erde quasi wieder sauber, so ungefähr. Und Wall-E ist einer dieser Roboter und in der ersten halben Stunde oder ein bisschen länger ist er halt alleine auf der Erde und redet dann irgendwann noch mit einem anderen Roboter und deswegen, also halt so Roboter piepsen, keine Ahnung was. Und danach... Ich weiß auch gar nicht mehr, wie genau. Aber kommt er auf jeden Fall auf dieses Menschenraumschiff. Und da ist er natürlich Sprache mit den Menschen und so weiter und so fort. Aber das war auch ein Riesenerfolg. Ich glaube, irgendwas mit 290 Millionen in den USA oder sowas. Also auch komplett zerrissen finanziell. Und An das, was du jetzt gerade erwähnt hast, an das Ende, dass er da noch mit Menschen interagiert, da habe ich zum Beispiel gar keine Erinnerung mehr. Da weißt du nicht mehr, dass die Menschen... alle fett geworden und nicht mehr laufen können, das ist, weil die alle die ganze Zeit rumfahren. Alle auf diesen, ja, das war ein Wall-E. Achso, das wusste ich nicht mehr, das ist in dem Film, ist okay. Ja, ja, doch. Weil das ist mir total im Kopf geblieben. Ja, ja, die Szene weiß ich auch immer noch. Hm? Das stimmt. Okay. Ja, der war ganz gut. Ja, hat auch den Oscar für den besten Animationsfilm gewonnen und war wieder für Musik nominiert. Also, ja, ist genau so wie jedes Mal. Und auch den Oscar bekommen hat ein Jahr darauf, oben, über, worum geht es, einen alten Mann, der mit seinem Haus, der in seinem Haus Luftballons platziert, um damit irgendwo hinzufahren. Ich weiß nicht mehr, was das genau war. Es war doch irgendwas mit seiner Frau und Abenteuer erleben und er hat ihm Versprechen gegeben, was. Nee, er wollte schon immer mit seiner Frau dahin und die ist dann gestorben. Und dann irgendwie sind sie dann da zusammen hin. Und dann ist noch dieser kleine Pfadfinderjunge da drauf und dann finden die einen Hund, der sprechen kann. Ja, der wird ja auch immer so hoch gelobt, das ist 293 Millionen in den USA. Super krass. Ja. Also da wird ja immer gesagt, dass es der einer der Pixar-Filme sei. Das ist ja so toll. Den fand ich nicht so. Also den fand ich gut, aber also in meiner Favoritenliste wäre der jetzt, glaube ich, nicht. Nö, in meiner auch nicht. Also, er wäre nicht mein Top 3 oder sowas, glaube ich. Nö. Also nicht, dazu kann man jetzt auch nicht so viel sagen. Toy Story 3 hatten wir schon, Cars 2 hatten wir schon und 2013 kam dann... Merida. 12 mit so. Wie? 2012. Achso, 2012 kam Merida. Ja. War das diese rothaarige Wicke da? Genau. Ich weiß gar nicht, wie der... Viermal den Trailer gesehen und trotzdem komplett an mir vorbeigezogen, wirklich. Also ihr habt den beide nicht gesehen? Nee. Ja, ich habe ihn gesehen und fand den wirklich schlecht. Im Kino? Nee, im Fernsehen. Und den, also den fand ich wirklich nicht gut. Nicht so schlimm war es nicht, aber diese ganze Geschichte ist an den Haaren herbeigezogen und ich fand ihn nicht witzig und völlig übertrieben an manchen Stellen. Irgendwie geht es ja darum, dass sie sich mit ihrer Mutter streitet, weil sie eine Heldin sein möchte und nicht verheiratet werden möchte. Irgendwie wird die Mutter dann in Bären verwandelt. Und dann müssen sie halt lernen, sich zu lieben. Und dann kommt der. Also die Geschichte ist wirklich so uninspiriert und großartig und langweilig. Also, nee, den fand ich richtig mies, den Film. Okay, dann. Deswegen können wir den jetzt auch einfach überschreiben. Dann kam die Monster Uni, den ich auch nicht gut fand. Also steht Kopf, hat auch schon. Hast du was zugesagt schon? Genau. Da schließe ich mich eigentlich in allem an, was du gesagt hast. Ja, da fand ich es schön, es waren wenig flache Witze dabei, bis fast eigentlich gar keine. Also das ist ja bei Pixar ähnlich. Die so sehr stumpf waren. Nee, da die Angst habe ich halt immer bei Animationsfilmen, deswegen schaue ich so wenige, weil ich oft einfach mit dem Humor nichts anfangen kann. Da ist aber bei Alles steht Kopf ist eine super geile Box-Office-Anekdote. Die wird jetzt ein bisschen Zeit in Anspruch nehmen, aber ist mir egal. Ja. Und zwar, es gibt bei diesen ganzen Listen, die existieren, gibt es immer eine Liste, gibt es einen Rekord und das ist, glaube ich, fast der älteste Rekord, der noch steht. Und zwar ist das Highest Grossing Movie That Never Hit Number One. Und das ist mein Big Fat Greek Wedding, der allererste. Der hat 240 Millionen in den USA eingenommen und war an keinem Tag jemals auf der 1. Und ich glaube, der ist von 2004 und Inside Out, heißt er ja, ne? Also ich im Kopf auf Englisch, kam raus eine Woche nach Jurassic World. Und Jurassic World hat ja alles zerfetzt, was in den Weg kam. Und aber Inside Out war so ein anderes Publikum, dass es halt echt, dass der Film 350 Millionen in den USA einnehmen konnte. Also übertriebener Riesen. Ich glaube, hinter Toy Story 3 der erfolgreichste Pixar-Film aller Zeiten bis dato. Und der konnte halt trotzdem existieren neben Jurassic World, hat aber außer an einem Tag immer war der auf Platz 2 oder 3. Der war nie auf 1 und alle dachten, das wird der. Und nur wegen einem einzigen Tag, wo er dann doch Jurassic World irgendwie 100.000 geschlagen hat, ist er nicht da auf der 1 gelandet. Aber war total krass. Das war auch beste Box-Office-Zeit aller Zeiten, weil jedes Wochenende waren die halt neck and neck, die Filme, irgendwie 100.000. Und jeden Tag wurden die irgendwie geswitcht von 1 auf 2, von 1 auf 2. Das war super geil. Nee, das ist, okay. Ja. Er hat auch den Oscar für den besten Animationsfilm gewonnen, muss man auch nicht mehr erwähnen. Die haben 2 Filme in einem Jahr rausgebracht? Ja. Genau. Ich würde noch gerne zu Alles steht Kopf sagen, dass ich den nicht so gut fand. Also ich auch eine 7 so von 10, aber ich habe halt, es hieß halt immer, der ist wieder so toll. Also ich glaube, man erwartet von Pixar einfach so mega viel. Ja, das ist, also guck mal, Alles steht Kopf, ich würde ihm auch eine 7 von 10 geben, aber Findet Nemo oben, Toy Story 2, Toy Story 3, Toy Story 1, das große Krabbeln, den würde ich halt allen eine 8 geben oder mehr. Deswegen. Ja, ich fand den dann zum Ende hin nicht mehr ganz so clever, wie er immer betitelt wird, weil dieses ganze Konzept ist zwar gut durchdacht, aber wenn man ein bisschen mehr darüber nachdenkt, dann zerfällt es halt schon. Aber trotzdem ist es natürlich eine tolle Idee gewesen. Und 2015 ist nämlich noch ein Film erschienen, der, glaube ich, an so wie jedem vorbeigegangen ist. Das habe ich schon nie gehört. Der heißt auch, also im Deutschen heißt er Arlo and Spot. Ja. Oder Arlo und Spot. Ja. Und im Englischen heißt immer, also er ist, der Originaltitel ist The Good Dinosaur. Ach doch, natürlich. The Good Dinosaur, das war ein riesen Flop. Das war ein historischer Flop. Der kam irgendwie im Winter oder so aus. 90 oder 100 Millionen Verlust, also richtig pervers. Star Wars, ja. Ich glaube, das war das erste Mal für die, dass die so einen riesen Flop hatten. Ja, also wie gesagt, hat ja niemand was davon mitbekommen. Vor allem das Marketing war, glaube ich, nicht existent in Deutschland. Nee, hier zumindest nicht, nee. Also ich weiß auch gar nicht, worum es da geht. Da geht es halt um Dinosaurier. Ein Dinosaurier wird von seiner Herde getrennt und trifft dann Menschen. Und der Dinosaurier kann reden und der Mensch, glaube ich, nicht. Irgendwie ganz absurd, was da passiert. Wie der jetzt ist, keine Ahnung. Haben wir alle nicht gesehen, oder? Nee, gut. Und es ist aber halt der erste Pixar-Film gewesen, der, also er und Alles steht Kopf waren die ersten Pixar-Filme, die in einem Jahr erschienen sind. Vielleicht lag es auch daran, man weiß es nicht. Produktionsgeschwindigkeit ein bisschen ankurbeln, würden sie können. Genau. Genau, und diese Woche starten halt noch Findet Dory, über den wir dann... Nach 3 Monaten, nachdem er schon überall raus ist. Ja, stimmt. Also in Deutschland. Ja, und das wäre dann eigentlich schon alles von Pixar gewesen. Ja, wollen wir was zu Findet Dory sagen oder nicht? Ja, wollen wir es jetzt machen oder später? Ja, wir sind doch jetzt gerade... Ja, dann sag... Ja. Also wir haben ihn ja nicht gesehen. Musst du ja was dazu sagen. Also ich fand den für ein Sequel wirklich gut. Ich fand, was im ersten Findet Nemo schon großartig war, war dieses Witz-Pacing, wenn Dory halt redet, also wenn sie halt einen Schlagabtausch haben irgendwie miteinander. Das ist wieder großartig, viele tolle Ideen, super lustig auch. Da, wo das alles stattfindet quasi, also das ist nicht wirklich ein Spoiler, es findet ja alles so ein bisschen in so einem Aquarium statt, der große Teil des Films. Und deswegen, das war halt super klug, das da hinzupacken, weil sie können total viele, sie können Robben sprechen lassen, sie können Muscheln sprechen lassen, sie können irgendwelche Wale sprechen lassen, alle mit einem anderen Dialekt und Akzent und keine Ahnung was. Und man muss aber auch sagen, ich habe ihn auch auf Deutsch gesehen, und dass die deutsche Synchro von Dori auch einfach verdammt gut ist. Also ist wirklich verdammt, verdammt gut. Danke, Engelke. Ja, und das liefert einfach ab so. Ich finde die deutsche Dory-Stimme fast besser als die englische. Die passt so krass wie die Faust aufs Auge. Das ist, da haben sie alles richtig gemacht, auf jeden Fall. Und ist bis jetzt immer noch der erfolgreichste Film in den USA dieses Jahr. Auch erfolgreicher als Civil War, Batman vs. Superman, als alles. Und auch mit einem relativ großen Abstand. Und der einzige Film, der es noch besiegen könnte, wäre Star Wars. Aber ansonsten nichts mehr, was davor noch kommt. Also das ist schon, ich glaube, 480 Millionen in den USA eingenommen oder sowas jetzt, oder 485 oder sowas, also schon wahnsinnig krass. Und Deutschland ist, glaube ich, das letzte Land, wo er anläuft. Also überall woanders, also der hatte schon einen ganz, ganz gespreadeten Release-Plan von 3 Monaten in allen möglichen Ländern, weil sie halt sicher gehen wollten, dass hier halt die EM und die Olympiade vorbei sind, bevor er hier anläuft. Weil Deutschland so ein sportbezogenes Land ist, wo dann die Filme immer wenig einnehmen in der Zeit, deswegen. Ja, also ich werde den sicherlich auch noch gucken. Also ich freue mich auch schon drauf eigentlich. Ja, dann sind wir aber wirklich mit Pixar durch. Ja. Und dann, was wäre dann das beste? DreamWorks ist wieder so lang. Dann würde ich vielleicht erstmal zu Sony Pictures kommen. Könnt aber ihr mir... Ist da mal einer Film dabei, den ich liebe? Na, ich wollte jetzt nämlich erstmal fragen, ob ihr mit Sony Pictures überhaupt einen Film verbindet. Ja. Nö. Also mindestens... Ich bin mir bei ganz vielen Filmen nicht sicher, ob sie von Sony Pictures sind. Also ist Wolkig mit der Aussicht auf Fleischbällchen von Sony? Ja, der ja. ist schon mal von Sony. Ist Rango von Sony? Oder ist von ja. Lukas? Film? Ich weiß nicht, von wo Rango ist, der ist bei mir unter Sonstiges, gell? Ja, ich glaube nämlich, der ist von, der ist, glaube ich, von Lukas, und ich glaube, war der einzige und der erste und einzige Animationsfilm von LucasArts. Lukas Film, nicht LucasArts. Warte mal, wollte ich mal. Ist Ralf Reichts Sony-Film? Nein. Nein, es gab auch einen zweiten Teil zu Wolkig. Ja, gut, der ist ja noch von Sony. Ja. Ja. Okay, aber ich glaube, ich kenne noch ein paar, aber mir fällt gerade keiner ein. Aber die beiden auf jeden Fall halt. Ja, die sind. Wenn man mich gefragt hätte, ich wäre auch auf null gekommen. Nee, auf einen wäre ich gekommen, nämlich auf Angry Birds, der dieses Jahr erschien. ja, gut, wenn wir schon. Von welchem Studio ist Tangled? Tangled? Ja, also. Von Walt Disney. Von Walt Disney, okay. Ja, dann fangen wir auch am besten mit Wolkig mit Aussicht auf Fleischbällchen an. Den haben wir dann wahrscheinlich alle gesehen. Jo. War das der erste von denen? Nee, aber du hast ihn jetzt gerade erwähnt, deswegen dachte ich, machen wir was Verrücktes. ja, also ich kann sagen, Wolkig mit Aussicht auf Fleischbällchen ist zusammen mit dem zweiten Teil meine liebste Reihe, würde ich mal behaupten, die es bei Animationsfilmen gibt. Weil ich einfach die Idee, die dahinter steckt, also im ersten regnet das Essen und im zweiten ist das Essen lebendig. Ja. Ich weiß nicht, das ist einfach das, also ach, das ist eine tolle, tolle Idee und besser geht's nicht für mich. Ja. Ich finde es einfach richtig gut. Erst im zweiten ist es lebendig, das Essen? Ja, ich glaube schon. Ah, dann kenne ich im den. Im ersten wird es irgendwann so übertrieben groß und so. Genau. Über die Sonade wird irgendwann ein Tornado, glaube ich. Ja, oder? Aus Spaghetti. Ja. Und dann habe ich, glaube ich, das war super. Oh je. Ja. Ich weiß halt gerade nicht, ob ich den ersten dann überhaupt gesehen habe. Den zweiten habe ich dann auf jeden Fall gesehen. Gibt es im ersten auch schon so einen Bösewicht? Ja. Ja, also im zweiten ist es so einer, der die ganze Zeit so komische Armbewegungen macht. Und so. Im ersten ist es, glaube ich, der Bürgermeister. Der Bürgermeister stellt auch irgendwann die Maschine so ein, dass es vollkommen übertrieben ist. Oder? Irgendwie sowas war da, ne? Na gut, okay. Vielleicht habe ich beide gesehen, ja. Ja, und diese Idee finde ich halt einfach super und auch die Figuren finde ich richtig gut. Da gibt es auch den Polizisten. Achso, den Polizisten. Ja, der Vater ist auch super. Der mit immer so nur enttäuscht ist. Und so. Und der Polizist, der immer rumturnt mit seinem Sohn, der immer nur im Hintergrund sitzt und so yo sagt. Alles ist einfach, also keine Ahnung, ich kann mich mit dem richtig gut anfreunden. Die Witze sind vielleicht manchmal nicht so super. Aber der zweite besticht vor allem durch Wortwitze. Ich habe den auf Deutsch gesehen, ich weiß nicht, wie es im Englischen ist, aber da fällt mir wahrscheinlich auch nichts sofort ein. Da gibt es halt einen Alligator oder ein Krokodil und der besteht aus einem Taco. Und das ist halt ein Taco-Deal oder so. Und dann nennen die es auch immer so. Und das finde ich einfach grandios. Ja gut, ist halt von Sony Pictures. Dann können wir jetzt ja mal, ich denke mal, bei Sony können wir nicht allzu viel sagen. Ich glaube nicht, dass wir sehr viele davon gesehen haben. Den ersten habe ich aber gesehen, das ist der Polar Express. Habe ich auch gesehen. Wo mit Tom Hanks in Motion Capture. Fünf Rollen oder so. Genau, und das ist der erste Film, wo Motion Capturing genutzt wurde. Was bedeutet, dass man was macht? Was soll ich das erklären? Ja. Also, quasi Also so wurde ja auch Gollum gemacht und die Technologie hinter Planet der Affen und hinter Avatar und so weiter und so fort, dass du quasi als, also es gab verschiedene Technologien über die Jahre, wurde es halt improved und so weiter, aber heutzutage ist es ja quasi so, dass du digitale Points auf deinen, also quasi, es sind in einem Raum ganz, ganz viele Kameras. Und du kriegst einen Anzug rein und auf diesem Anzug sind Referenzpunkte, die die Kamera jedes Mal sieht quasi. Und in der neuen Fassung sind ja sogar noch so GoPro-Kameras genau vor dem Gesicht, damit da die ganzen Punkte und die Mimiken eingefangen werden. Und dann spielst du quasi deine Rolle für eine digitale Darbietung und dann in der Post-Production werden quasi diese ganzen Punkte, die eingefangen werden, als Bewegungspunkte benutzt für die digitale Figur, sodass es dann real wirkt. Ich glaube, so kann man es am besten erklären. Ja, das klang irgendwie logisch. Ja, während diese Technik heute wirklich sehr gut ist, ja, war sie beim Polar Express der allgemeinen Meinung nach nicht so gut. Wobei man sagen muss, es ist lustig, weil Polar Express kam ein Jahr nach der Rückkehr des Königs raus und schon in die zwei Türme sah Gollum einfach Jahre besser aus als alles in Polar Express. Also Motion Capture war damals schon ordentlich am Start, so ist es nicht. Aber ja, dann ist es wahrscheinlich der erste Animationsfilm mit reinem Motion Capturing gewesen. Ja, das könnte. Dann macht das, ergibt das mehr Sinn. Mhm. Ja, was ich nämlich Interessantes gelesen habe über den Film ist, dass ich weiß jetzt nicht mehr, ob ich das damals auch das Empfinden hatte, aber die Animationsfiguren sollen halt realistisch ausgesehen haben, aber halt leblos gewirkt haben. Das stimmt. Und das ist, nennt man immer als Beispiel für Uncanny Valley. Ich weiß nicht, ob ihr das schon mal gehört habt. Dass es gibt ja so eine Kurve, wenn man jetzt eine Funktion auftragen würde, wie menschlich etwas aussieht und wie man sich dementsprechend fühlt. Ja. Dann bedeutet es, je menschlicher etwas wird, desto mehr fühlt, kann man sich dem zugeneigt fühlen. Ja. Zum Beispiel ein Arbeitsroboter ist halt, sie macht ein bisschen was, was ein Mensch auch macht, deswegen kann man sich dem mehr empfinden als ein Steinblock. Ja. Und dann gibt es dieses Uncanny Valley, das bedeutet, diese Funktion geht immer stetig bergauf, aber an einer Stelle geht es irgendwann runter bis ins Negative. Das bedeutet, es ist nah am menschlich sein, aber so wenig darunter, dass man es nicht mag. Zum Beispiel, kann ich nachvollziehen. Das ist halt hier das Ding, dass die sehen zwar menschlich aus, wirken aber falsch. Und deswegen fühlt man sich dementsprechend unangenehm. Ein anderes Beispiel sind Zombies zum Beispiel. Zombie, also nicht so ein zerfressener Zombie, sondern halt ein Zombie, der noch ganz normal aussieht. Oder, was ich ganz interessant fand, Pantimos, das Pokémon. Das ist ja ein bisschen aussieht wie ein Mensch, aber es ist kein Mensch. Und deswegen hassen richtig viele dieses das Pokémon. Aber ich kann das nachvollziehen. Ich hatte mit Niklas auch mal einen Podcast aufgenommen, irgendwie eine der ersten Episoden. Da haben wir so über verstörende Filme und so geredet. Und irgendwie, glaube ich, hatten wir auch da so ein paar Beispiele für sowas. Ja. So menschenähnlich, aber nicht wirklich. Genau. Keine echten Menschen. Ja. Gut, ich fand das ganz interessant. Ja, ich finde es ganz interessant. Ja, ja, dann ging es weiter. Polar Express kam 2004, 2006 kam Monster House. Nie gesehen. Habe ich auch nie gesehen. Über ein Haus, was lebt oder so. Auf jeden Fall so ein Monsterhaushalt. Damals haben wir auch Motion Capturing genutzt. War noch vielleicht ganz interessant. Dann kam im selben Jahr Jagdfieber, was mir nur vom Namen was sagt. Ja, dann können wir die jetzt eigentlich auch mal runter. Was Könige der Wellen. Hat auch keiner gesehen. Jagdfieber hatte noch zwei Fortsetzungen. Planet 51. Sagt mir nicht mal was vom Namen. Nee, sagt mir irgendwas, aber nicht gesehen. Dann Hotel Transsilvanien. Ja, sagt mir ganz viel. Ja. Aber also auch ganz viele Trailer gesehen und alles. Und, ja. Aber nie geguckt. Der auch 2015 eine Fortsetzung bekommen hat und dann letztes Jahr, nee, dieses Jahr Angry Birds. Hat den einer gesehen? Nee. Wobei ich da fand, der sah gar nicht so schlecht aus. Was für ein Spaß diesmal ein Film über Angry Birds. Ich weiß auch nicht, aber ich fand das. Irgendwo jetzt auf. Wobei da gibt es noch ein lustiges Foto, was das könnte man dazu packen. Egal, wo du bei so einer Kappbahn den Kopf durchmachst. Ja, stimmt. Da bin ich ein Angry Bird. Ja, und das war dann schon die ganze Geschichte von Sony Pictures bei Animationsfilmen. Wir haben ja trotzdem 10 Minuten drüber geredet, oder geht schon? Ja, also sie haben uns Motion Capturing in Animationsfilme gebracht, wobei es, glaube ich, seitdem nicht mehr genutzt wurde. Doch. Dadurch. Für Beowulf vielleicht noch. Nee, ich glaube nur für eine andere Sache. Okay. Ja, vielleicht kommt das ja noch. Und dann würde ich. Wollen wir jetzt zu DreamWorks kommen? Machen wir das. Dann haben wir den großen Brocken weg, weil DreamWorks echt? Hat. Disney? Disney hat nicht so viel. Disney ist ja erst 2005 eingestiegen. Mit Computer-Anime. Moment. Genau, und DreamWorks hat eine Liste von 25 Filmen. Und die ganze Geschichte beginnt im Jahre. Aber da können wir auch viel weglassen. Im Jahre 1998. Okay, aber dann lass uns mal wirklich on point bitte reden, weil ansonsten brauchen wir eine Stunde. Okay. Dann fangen wir an 1998 mit Ents. Haben wir ja schon erwähnt. Hatte die erste überzeugende Darstellung von Wasser. Falls es dich interessiert. Ja, haben wir ja schon drüber geredet. Die große Konkurrenz von große Krabbeln. Wie ist denn überzeugende Darstellung von Wasser definiert? Ja, keine Ahnung. Also das Wasser in Titanic sah auch überzeugend aus. Das war im Jahr davor. Ja, das ist auch nicht. Ne, es geht halt um nicht echtes Wasser, ne? Naja, also das Wasser, das am Bug der Titanic gebrochen wird, ist animiert. Ja, okay. Okay, egal. Shrek 2001. Shrek, ja, darüber kann man noch. Erste überzeugende Darstellung von Aggregatzuständen und Haaren. Das macht aber Sinn. Also bei Haaren auf jeden Fall. Ja, die Prinzessin halt, ne? Ja, dann die Haare, glaube ich, sogar einzeln gemacht, wie man es heute auch macht. Hat den ersten Animations-Oscar bekommen, der je vergeben wurde. War dazu noch fürs Drehbuch nominiert, was ich auch nachvollziehen kann. Mhm. Shrek ist, glaube ich, unter den Animationsfilmen auch ganz oben in meiner Liste. Gold schon, ne? Also ist schon richtig gut. Na, außer, also nach dem zweiten baut's ab. War. Ja, den zweiten fand ich auch noch ganz okay. Danach habe ich, glaube ich, gar nicht mehr geguckt. Ja, was kann man noch zu Shrek sagen? Ganz interessant ist, dass der eine Macher von dem Film ja bei Disney gearbeitet hat und ist dann zu Shrek, also ist dann zu DreamWorks gegangen und deswegen finden sich ja so viele Anspielungen auf Disney. Also die ganze Märchenwelt, die da aufgebaut wird, ist ja also der reine Anspielung an die alten Filme. Was auch immer mega witzig ist, finde ich. Wenn dann am Anfang diese drei Bären sind. Gibt es nicht die Papa-Bär, Mama-Bär und Baby? Ja, die sind dann da so im Käfig gefangen, weil ja alle Fabelwesen eingesperrt werden sollen. Das, ja. Und im Laufe des Films ist dann die Mutter weg und dann sieht man die nur noch das Fell der Mutter irgendwo rumliegen. Mhm. Okay, ist jetzt vielleicht nicht so witzig, aber... Witziger als jede Erinnerung, die ich an den Film habe. Du hast ihn aber gesehen. Ja, irgendwann mal. Ich habe ihn echt mehrmals gesehen, oft oder so. Shrek 2, um mal was dazu zu sagen, der in 2004 kam. Der erfolgreichste Animationsfilm bis Toy Story 2010 kam, Toy Story 3. Über 3 Jahre. Und bis Findet Dory kam, der erfolgreichste Animationsfilm in den USA. Also über 12 Jahre. Ja. Okay. 441 Millionen. Richtig Wahnsinn. Okay. Ja, und Shrek hat dann noch 2007 Shrek 3 und 2010 kam noch für immer Shrek. Den habe ich sogar gesehen. Ich habe den dritten gesehen, aber den letzten habe ich gesehen. Okay. Ja, keine Ahnung. Den habe ich nicht gesehen. Hab nur die ersten beiden. Hat irgendwer von euch Große Haie, Kleine Fische gesehen? Nein. 2004? Ich verwechsel den. Da war doch dieser immer. Dumme Christina Aguilera-Song, oder dieses Car Wash-Dingsbums immer auf MTV und Viva lief, ey. Ja. Aber ich weiß nicht, ob ich den verwechsel. Ja, Großteil Kleine Fische ist dann halt der nächste, der kommt. Und da haben sie es bei DreamWorks dann endgültig mit dieser Star Power versucht zu machen, weil die Figuren wurden nicht animiert und anschließend wurde darüber gesprochen, sondern sie haben sich die Sprecher gesucht und die Figuren den Sprechern angepasst. Das heißt, der Hauptcharakter sieht aus wie Will Smith und dann gibt es noch andere Leute, die damit machen. Ja, das finde ich halt, dann nimmt es so dem Animationsfilm irgendwie die Flexibilität. Wenn, also, keine Ahnung, das ist ja, ich finde es eher besser, wirklich einen guten Sprecher zu suchen und dafür dann aber auch eine passende Geschichte zu machen. Ja, stimmt schon. Weil du nimmst ja Will Smith und möchtest Will Smith in deinem Film haben und Will Smith ist dann halt der Prinz von Bel-Air und dann muss deine Figur auch so sein wie Will Smith. Und dann ist es halt, weiß ich nicht, muss nicht sein, finde ich. War aber für einen Oscar nominiert. Und ich glaube, ich fand den sogar ganz gut. Aber trotzdem. Das hat den keiner gesehen. Mm-mm, nee. Gut. Hat dann jemand Madagaskar gesehen? Ja. Nee. Mehrmals. Mehrmals. Also Madagaskar hat ja echt krass viele Kultfiguren geschaffen. So in dem, ne, ich, einfach mal die Pinguine. Also ich, ja, stimmt. Die Pinguine aus Madagaskar sind so berühmt geworden danach, das ist der Wahnsinn. Haben auch einen eigenen Film bekommen, 2014. Ja. Madagaskar hat ja auch zwei Fortsetzungen mit sich gezogen? Oder gibt es drei? Es gibt drei Filme, also zwei Fortsetzungen. Okay. War auch ein Riesenerfolg. Damals fand es ja jeder lustig, so in unserem Alter, glaube ich, Madagaskar, ich glaub, als da rauskam. Ich finde es immer noch lustig. Mit Wocke mit der Hufte und mit King Louis und so weiter. Ja, vielleicht ist es nicht so lustig. Hieß der King Louis? Der hieß King Louis. Echt? Ich glaube, dass er... Wer? Wie? Nicht die Pinguine. Nee, nee, du meinst den Lemurenkönig. Hieß der nicht King Louis? King Louis heißt ja auch beim Dschungelbuch. Genau. Stimmt. Wie hieß denn der dann? Der hieß King. King. Ja. Egal. Schreib uns in die Kommentare, wie der König der Lemuren hieß. Nee, wir schaffen es nicht, das zu finden. Ja, sonst. Ja, genau. Dann kam Ab durch die Hecke. Sag mir was ich von weiß Namen, noch genau, aber, wie der damals kam, wie wir den gesehen haben, wie ich ihn nicht geguckt habe. Und wie das so ein dummer Spruch wohl war damals. Ja, ab durch die Hecke. Irgend, ist da nicht irgendein Eichhörn, das immer einen Keks essen will? Ja, das kann, oder sein. Sowas? Kann sein, ja. Ich glaube, die, ja, ich glaub, sind die so wandern weit, durch so einen Garten oder ja, so. Ja, sind so Waldtiere. Die Hecke, die Hecke. Oh, weia, ja. Dann noch Flutsch und Weg. Oh Gott. Über irgendwelche Ratten. Okay. Aber ich, da weiß ich nichts mehr. Flutsch und Weg. Ist das eine Scheiße? Dann haben wir noch B-Movie über Bienen. Und dann kam also 2000. Okay. Und Kung Fu. Also bei DreamWorks muss man wirklich sagen, das hat so gut angefangen mit. Hatten wir ja mit Schreck, Schreck 2. Was hatten wir noch hier? Ants war ja auch. Ist ja auch gut an. Große Heil, kleine Fisch war noch für den Oscar nominiert. Dann haben sie ihre Seele verkauft. Dann kam, also es kommen noch gute Filme. Aber also das ist schon, da ist schon, sind halt Ausfälle dabei, die man bei Pixar so nicht hat. Ja, ja, und dann Kung Fu Panda. Das ist lustig, weil das ist ein Franchise, ohne Mist, das Boxoffice-mäßig nie so krass ankam. Nie. Also das hat ja drei Fortsetzungen inzwischen. Und jetzt geht es ihnen schon teilweise besser, weil das in China jetzt, also der letzte Film ist auch in China einfach komplett angelegt so. Die haben, die haben ja, glaube ich, den letzten oder so nochmal komplett neu animiert, damit es auf die chinesische Synchronisation besser passt. Und, aber das ist echt ein Franchise, das finanziell nicht so krass funktioniert irgendwie. Okay, kann ich auch. Also ich fand den auch nicht so toll, den ersten Teil. Habe auch nur den ersten gesehen. Ich fand den optisch so ganz nett eigentlich. Ja. Aber die, ja, die Witze sind halt auch nicht gut. Nee. Bis auf ein paar. Und was mich am meisten stört ist, Spoiler, dieser Bösewicht hat niemanden umgebracht. Der hat eigentlich nichts gemacht, der ist nur den ganzen Film über vom Gefängnis zu den anderen Leuten hingerannt, hat auf dem Weg vielleicht ein paar verprügelt. Aber die vier hat er ja nicht mal verprügelt, die anderen Helfer von den Karatemeistern. Die hat er ja nur gelähmt und sie dann zurückgeschickt. Und der wird am Ende einfach von dem Panda umgebracht mit diesem kleinen Fingergriff und dann explodiert er oder irgendwie sowas, wird er nicht mal gezeigt. Das weiß ich gar nicht mehr so richtig. Aber also das finde ich, da war ich schockiert, als ich den Film gesehen habe. Ich fand den nicht sonderlich gut und am Ende wird dann auch der Böse umgebracht, ohne dass er jemanden umgebracht hat. Das finde ich, geht gar nicht. Gut. Dann 2009 Monsters und Aliens. Oder Monster und Aliens. Und dann nichts. Dann 2010 wieder ein guter DreamWorks-Film, Drachenzähmen leicht gemacht. War auch für den Oscar nominiert. Und soll ja eine Trilogie werden. Der zweite ist auch schon vor zwei Jahren ins Kino gekommen. Ist aber ordentlich geldmäßig nicht angekommen. Ich weiß nicht, ob das da einen dritten Teil geben wird, um ehrlich zu sein. Es war auch irgendwie komisch, weil Drachenzähmen leicht gemacht kam, war halt super. Aber das ist auch ein Phänomen, also ich habe mich da nicht mehr so krass reingelesen, aber damals auf jeden Fall, als er kam, konnte es keiner erklären. Das ist einer, wirklich einer der wenigen Filme, wo der erste Teil kam. Der hat die Kritiker überzeugt, die Zuschauer überzeugt, hat sehr viel Geld eingenommen, dann kam der nächste Teil, genauso Kritiker überzeugt, kam genauso gut an, aber aus irgendeinem Grund hat er super viel weniger eingenommen. Es gibt immer so eine teuflische Zeitspanne, die man eigentlich mal probiert nicht zu machen, nämlich zwischen einem Film und dem Sequel vier Jahre zu haben. Weil bei allen, bei irgendwie 80% aller Filme, die ein Sequel sind und vier Jahre Abstand haben zu dem Originalfilm, geht es finanziell nicht auf. Das ist ganz, ganz oft so. War das dann auch so bei Madagaskar 2 und 3? Das ist nämlich auch genau 4 Jahre dazwischen. Ich glaube, die waren, also ich glaube, die waren jeweils auch immer ein Stück unerfolgreicher. Ja. Okay. Hm. Ja, also ich habe auch nur den ersten gesehen und fand den aber echt gut. Also, was habt ihr ihn gesehen? Ich nicht. Also der kommt auch völlig ohne flache Witze aus. Ist eigentlich, ist gar nicht so witzig. Also der ist hauptsächlich spannend und echt cool animiert mit den verschiedenen Drachen, die es da gibt. Kann man sich angucken. Und 2010 kommt dann, glaube ich, mein liebster DreamWorks-Film, Megamind, über einen blauen Alien, der... Megamind hat? Wie? Der Megamind hat? Ja, der hat so einen großen Kopf. Und ja, der ist halt ein Bösewicht. Das Poster noch. Der ist ein Bösewicht und plötzlich gewinnt er dann gegen den Superhelden. Hm. Und dann weiß ich nicht mehr, wie es weitergeht. Auf jeden Fall ist der ist super witzig. Hat ein paar nette Ideen und hat mich damals überzeugt, halt vor 6 Jahren. Ich kann mich jetzt auch nicht mehr so an den erinnern. Aber kann man gucken. Habt ihr auch nicht gesehen. Dann der gestiefelte Kater, Spin-off von Shrek. Mit dem unglaublichen englischen Titel Pussy in Boots. Puss in Boots, oder? Pussy in Boots ist der Originaltitel. Ja. Aber der, heißt das so? Hä? Also der gestiefelte Kater ist doch im Englischen Puss in Boots. Okay. Dann 2012 die Hüter des Lichts. Ach, The Halls of Ga'Hoole. Was? The Halls of Ga'Hoole. Heißt das im Englischen? Ich weiß nicht. Mit die ganzen Eulen. Oder? Ist es nicht das mit den Eulen? Was? Mit den Eulen? Ja, nein. Ach nein. Nee, also. Oder? Natürlich, nee, ist der doch. Könnte mir auch vorstellen. The Halls of Ga'Hoole. Hüter des Lichts. Ich glaube, das ist der deutsche Titel davon. Der Zack Snyder Drecksfilm. Weiß nicht, Legende der Wächter im engen Deutschen? Ich habe keine Ahnung. Ja, kann auch sein. Ich glaube, die Hüter des Lichts ist hier mit dem Sandmann und dem Weihnachtsmann und Federchen Frost. Oh Gott, nee. Egal. Aber mir fällt gerade auf, dass die Legende der Wächter sich in hier nicht drin habe, meinst du? Tja, ich habe einen Fehler gefunden. Hm. Ja, dann 2013 die Croods, dann noch Turbo, die Antwort von Mr. Peabody und Sherman, also da ist immer sehr viel Schrott dabei. Ja, und dann sind wir durch mit DreamWorks. Ging doch schneller als gedacht. Wenn ich es davon gesehen habe. Ja, dann machen wir gleich weiter mit Walt Disney Pictures. Die ja dann, die haben ja mit Pixar zusammengearbeitet. Hm. Ich weiß nicht, ob sie es immer noch machen. Ja, für eine Dory zum Beispiel. Ist beides. Aber Pixar macht auch eigene Filme. Pixar, also ich weiß, also es ist immer so schwer zu sagen. Ich glaube zum Beispiel, dass Findet Dory und Findet Nemo, zum Beispiel, sind beides Pixar-Filme, aber sie werden vertrieben von Disney. Okay. Und aber Disney kauft sich auch dann immer Anteile ein und so weiter. Das ist schwer. Das ist, aber sie kooperieren schon noch manchmal, so ist es nicht. Okay. Aber Walt Disney Pictures, nee, aber die heißen auch anders, die heißen nicht Walt. Also Walt Disney Pictures haben halt ein eigenes Animationsstudio. Seit 2005. Wie? Nee? Heißt Disney. Heißt einfach nur Disney. und, also ein eigenes Computer, niemals. Ach, ich schaue es auf. Jedenfalls haben sie dann 2005 Himmel und Huhn gemacht. Was mir nichts sagt. Mir auch nicht. Ich habe den sogar im Kino gesehen. Plötzlich. Aus dem Nichts. Weil irgendwer, und da waren wir ja schon 11 oder so, zum Geburtstag diese brillante Idee hatte, den im Kino zu sehen. Ich weiß sogar noch, wer. Was war das für ein Idiot? Kannte ich den da auch? Aha. Kannte ich den auch? Ja. Okay. Ich war ja gar nicht. Nee, du warst nicht dabei. Du kanntest ihn da, aber noch nicht so. Du kennst ihn auch jetzt nicht so. Oh, oh. Gut. Ja, und das hätte auch nicht sein müssen. Nee. Okay, war nicht so gut. Ich hab viele von diesen Animationsfilmen, auch die anderen da, sowas wie Monster AG, nur gesehen, weil irgendjemand Kindergeburtstag ins Kino gemacht hat und ich halt mitgegangen bin. Sonst hätte ich die auch nicht gesehen. Okay. Ja. Dann müssen wir, dann ein, okay, über Himmel und Huhn habe ich schon mal was gehört. Dann kommen 2 Filme, von denen habe ich wirklich noch nie gehört. Tierisch wild und trifft die Robinsons. Sagt mir nix. Ja, auch nicht. Fand ich auch nicht. Dann Bolt über irgendwas. Was ist mit diesem Hund? Bolt ist dieser Superhund. Ja. Ja, habe ich auch nicht gesehen. Ist es angelehnt an Usain Bolt? Und die ist ganz schnell gemacht? Okay. Genau, dann beginnt quasi der Siegeszug, kann man es so nennen, von den Disney Animation Studios. Naja, wo dann wirklich die Qualität, glaube ich, extrem hoch ging. Und 2010 kam dann Rapunzel. This is Tangled. Ja. Der hat noch so einen tollen, neu verföhnt. Rapunzel neu verföhnt. Einer der teuersten Animationsfilme ever. Da dachte man damals, dass das Ding floppt. Ich glaube, 220 Millionen hat es gekostet, weil es halt 3D, also nachdem Ende 2009 ja Avatar rauskam, gab es ja diesen anderthalb Jahre lang andauernden 3D-Hype, wo jeder große Film, der 3D drauf hatte, nochmal 2 Millionen mehr eingenommen hat. Und da haben sie halt die Haare von Rapunzel in 3D animiert und das ist halt die Hölle. Das ist einfach Kosten hoch 10. Hat aber Plus gemacht tatsächlich dann doch irgendwie. Okay. Das, ja, ich fand ihn auch gut. Besser als noch einer, der später kommt und glaube ich weitaus erfolgreicher war. Hast du nicht gesehen? Mm. Hast du nur einen Punkt gesehen? Also Rapunzel ist glaube ich auch extrem beliebt. Ja. So, den findet glaube ich jeder ganz cool. Dann 2012 Ralf reicht's. Über Ralf, dem reicht's? Über Ralf, der eine Computerspielfigur ist und dem es reicht. Der dann sagt, er möchte nicht mehr der Bösewicht sein. Ja, da hatten sie halt ziemlich viele Lizenzen von Computerspielen und konnten damit dann relativ clevere Witze machen in dem Film, die dann leider mit der Zeit weniger geworden sind. Und dann ist es so eine normale Geschichte geworden. Mhm. War aber auch, glaube ich, ein Erfolg, oder? Ja. Nicht so groß. Ja, aber ja, doch. Gut. Dann Planes. Ja. Ach, du Scheiße. Fucking Planes. Planes 2. Es wirkte für mich immer so, wie so eine Verarschung von diesem Cars. Ich glaub, man ja, es spielt im selben Universum, also. Aber das eine ist halt von Pixar und das andere von Disney. Vielleicht von kommt Disney. Irgendwann Cars vs. Planes. Keine Ahnung. Ist auf jeden Fall sehr absurd, die ganze Geschichte. Und 2013 ist ja noch die Eiskönigin erschienen. Frozen. Was bis heute der erfolgreichste Animationsfilm aller Zeiten ist weltweit. 1,27 Milliarden. Also krank. Da kommt auch Dory nicht ran. Das ist einfach kompletter Wahnsinn. Also das ist wirklich... bevor das da gebrochen wird, vielleicht von Eiskönigin 2, ansonsten dauert das ein paar Jahre noch. Okay. Ja, was kann noch zu dem sagen? Ich habe den Film... Die Geschichte ist so absurd, finde ich. Also, ich habe den Film nie gesehen. Du hast ihn nie gesehen? Ja. Oh. Ich kenne nur alle Zahlen. Ja, ja, auf jeden Fall finde ich den nicht mal, der würde es nicht mal in meine Top 15 schaffen, denke ich mal. Ja, dann kam Plane 2, Baymax, der auf einem Marvel-Comic basiert, was viele gar nicht wissen. Baymax habe ich auch gesehen. Der weiße Riesenrobben. Genau. Genau, den hast du gesehen. Ja. Ist ganz nett. Okay. Ja. Soll auch eine rührende Geschichte sein oder mit dem Bruder von dem oder so. Okay, gut. Dann kam Zoomania dieses Jahr ins Kino. Den habe ich zweimal gesehen, im Kino und auf Blu-ray. Der ist auch echt gut. Der hat, das ist der erfolgreichste Disney-Animationsfilm bis heute. Also der ist auch dieses Jahr unfassbar erfolgreich. Ich habe über Eiskönigin. Sorry, vergiss alles, was ich gesagt habe. Hinter Eiskönigin. Das ist der erfolgreichste Animationsfilm. Die Eiskönigin ist der erfolgreichste Animationsfilm aller Zeiten. So. Zoomania hat dieses Jahr über 1 Milliarde eingenommen. Ich glaube 1 Milliarde und 20 Millionen oder sowas weltweit. Und ist damit, ich glaube, weltweit momentan in diesem Jahr auf Platz 2? Ich glaube 2. Okay. Und halt gigantischer Riesenerfolg. Also Wahnsinn. Wahnsinn. Ja. Also wie gesagt, fand ich auch ganz gut. Ja, ich finde. Ich war überrascht, wie gut ich den fand. Der ist nicht so auf Witz eigentlich ausgelegt. Ist schon ganz witzig, aber. Also ich fand die ganzen Ideen, wie sie die Stadt designt haben mit diesen verschiedenen Distrikten und wenn es da irgendwie einen Bus gab, wie die ganzen Tiere reingepasst haben. Ja. Das fand ich alles super cool, aber ansonsten fand ich den, ja, so eine 7 von 10. Ich habe den, glaube ich, 8 oder 9 gesehen. Also wirklich gut. Also ich, ja. Ja, das war es schon mit Walt Disney. Die haben noch nicht so viel gemacht, sind ja auch erst seit 2005 im Geschäft. und haben am Anfang so komische Filme rausgebracht. Und ja, dann habe ich jetzt nur noch zwei Studios und sonstige. Ja. Und dann, also durch Blue Sky, die haben, ja, da können wir ganz schnell durch. Ice Age ist der bekannteste. Das ist einfach die gleiche Filmreihe von Blue Sky. Genau, die Reihe reden. Ja, habe ich den ersten letztens erst gesehen und fand den überraschend langweilig. Aber es ist auch schon, das ist auch schon Kindheit für mich sehr viel. Also ja, deswegen war ich auch so überrascht, weil ich den immer gut in Erinnerung hatte. Den zweiten sogar noch im Kino gesehen. Das ist mein Vater mit mir noch reingegangen, glaube ich, oder so. Wo dann die Eiskappen schmelzen. Ja, genau. Rio habe ich sogar gesehen von denen, der 2011 kam. Der war gar nicht mehr so schlecht. Epic, was war denn nochmal Epic? Hast du davon angesehen? Also Ice Age habe ich auf jeden Fall gesehen. Ich weiß nicht, ob ich den zweiten auch noch gesehen habe. Robots habe ich, glaube ich, auch gesehen. Ja, Robots, ich kenne das Poster und so weiter, aber ich habe den Film nie gesehen. Den fand ich gar nicht so schlecht, glaube ich. Ja, ich habe den kaum noch Erinnerung. Weiß nur, dass Sarah Connor das Titel nicht gesehen hat. Ja. Und Horton hört ein Who. Kenne ich vom Titel. Ja, das ist so halt. Und es gibt, ja, nee, es gibt so eine Szene, glaube ich, bei Family Guy oder so. Ist egal. Ja, doch. Ja. Ich weiß dann Rio 2, Ace Age 5 und die Peanuts sind ja auch letztes Jahr ins Kino gekommen. Auch von Blue Sky. Und da haben sie ja, also die, ich hab, bei Peanuts habe ich nicht gesehen, aber die, wie sie es animiert haben, finde ich irgendwie sehr gut. Das sieht so halb aus wie Comic, halb wie Animation. Also ist auf jeden Fall was anderes als was man so kennt. Ja. Aber Peanuts sagt, also habe ich nie gesehen, kann ich nichts zu sagen. Kein Interesse dran eigentlich. Und dann ein Filmstudio, was jetzt gerade im Kommen ist, quasi, hat 2010 angefangen mit Ich einfach unverbesserlich. Und zwar ist das Illumination. Die Illumination Studios oder so, keine Ahnung. Ja, Ich einfach unverbesserlich war, glaube ich. Bist du sicher, dass es nicht eine Unterfirma von irgendwas ist? Von dem, was wir schon hatten? Nee. Echt? Okay. Hat's unter Illumination gefunden. Okay. Es kann auch sein, also noch von irgendwas. Nee, das war ja. Also auf jeden Fall bei Pets hieß es dann immer von den Machern von. Okay. Also da wurden halt immer nur die drei hier genannt. Ja, keine Ahnung, was habt ihr denn gesehen? Ich einfach verbessern. Ja, den zweiten? Auch den zweiten noch. Der erste war ja so ein ziemlicher Überraschungserfolg. Damals gewesen. Der zweite war dann nochmal erfolgreicher und die Minions waren dann nochmal erfolgreicher, ja, obwohl die Minions absoluter Dreck waren. Ich finde die auch nicht witzig in keinen der Filme. Ja. Und ich habe den Lorax leider nicht gesehen, weil ich kann mich an das Foto, das war dieses orange Wesen mit diesem fetten Bart. Ne? Ja. Ja. Den Lorax finde ich ganz interessant, der wurde gesprochen von Danny DeVito. Ja. In jeder Sprache. Der hat in jedem Film. Haben sie aber den Text gegeben, hat er das vorgelesen. Also auch im Deutschen. Ja. Und also ich weiß nicht, was das soll, aber ist ganz interessant. Ja, ich fand die ganz nett. Also ich einfach verbesserlich. Und Pets habe ich auch letztens gesehen. Der ist auch ganz nett, aber das sind so Filme. Pets war in den USA noch erfolgreicher als Zoomania. Echt? Ja, der ist, der hat auch jetzt mehr als 800 Millionen weltweit eingenommen bisher. Okay. Und meinst du nicht, dass Zoomania eine Milliarde hatte? Ja, weltweit. Ich habe meint ja auch so in den USA. In USA, ja, okay. Es gibt immer so zwei verschiedene Rubriken. Es gibt weltweit, ja, und es gibt halt USA. Und aber USA ist nur für eine Dory, Civil War, Deadpool und Dschungelbuch noch erfolgreicher als Pets. Da kommen sofort Pets. Okay. Ja, fand ich auch ganz nett. Und die hatten ja auch den Trailer, der ja auch extrem gut war. Aber ja, der ganze Film hat dann leider nicht mehr viel mehr zu bieten. Ja, aber ich denke, da kommt noch eine Menge von Illumination. Ja. Die haben jetzt, glaube ich, gut Plus gemacht, um neue Projekte zu realisieren. Ja, und dann haben wir noch ein paar sonstige Filme aufgeschrieben, die in einer gewissen Weise ganz interessant sind. Da hätten wir zum einen 2001 Final Fantasy Die Mächte in dir. Der erste Animationsfilm mit realistischen Menschen. Habt ihr den gesehen? Nee. Ich habe den damals gesehen und fand den verstörend, weil das eine ganz komische Story ist. Und ich ja scheinbar über 10 Jahre alt oder so. Ja, ich weiß nicht mehr genau, worum es ging. Ich weiß nur, dass ich wollte ihn unbedingt sehen, weil es ein Animationsfilm war und es immer hieß, der erste mit Menschen, und dann finde ich das alles sehr seltsam, was da passiert ist. Okay. Dann den ersten deutschen Animationsfilm, der 2004 kam, Back to Gaia. Von dem ich noch nie, noch nie gehört. Ich glaube, das ist das Irrelevanteste, was ich noch nie gehört habe. Dann haben wir noch Happy Feet. Ja gut, dann kann ich mich noch erinnern. Ja, den habe ich auch geguckt. Fand ich aber nicht so großartig, um ehrlich zu sein, wenn ich jetzt daran zurückdenke. Über einen steppenden Pinguin oder so? Ja. Und ich surf den nicht die ganze Zeit? Ich glaube, das ist hier dieser König der Wellen. Achso, das war König der Wellen, upsi. Ja, hat einen Oscar als besten Animationsfilm gewonnen, aber sonst weiß ich nicht, was man dazu... Habe ich nie gesehen. Nie gesehen habe ich auch nicht die Legende von Beowulf. Habe ich im Kino gesehen. Und war schlecht. Und zweimal nochmal als normalen Film geguckt. Ich glaube, damals als Kind fand ich ihn voll toll. Und ich glaube, da habe ich ihn nochmal gesehen, da fand ich ihn super schlecht. Also das ist, glaube ich, ein Film, der für ganz junge Menschen funktionieren kann. Echt? Und ich bin... Wurde der mit Motion Capture gemacht? Ja, ich denke schon. Ja. Seid ihr euch sicher? Nee. Seid ihr euch wirklich sicher? Ja, der ist doch nee, ich bin so lieb. Ja, aber so ich bin mir echt nicht sicher, ob das mit Motion... Also, vielleicht liege ich total falsch. Aber ich weiß noch ganz genau, dass damals habe ich das nirgendwo gehört. Und schon damals wusste ich, was das war. Mhm. Und ich glaube tatsächlich, dass sie einfach nur die animierten Figuren nach dem Aussehen gebaut haben. Ich glaube nicht, dass das mit Motion Capture gemacht wurde. Und weil du vorhin meintest, Motion Capture, eine Sache ist da nämlich noch. Ach so, ja, klar. Ja gut, ich habe Beowulf nie gesehen. Mhm. Weiß nicht, was in die Musik war gut, das weiß ich noch. Okay, dann haben wir 2010 die Konferenz der Tiere. Da kann ich mich noch genau an den Trailer dran erinnern, der in den Kinos immer lief damals. Ich auch. Irgendwie gab es eine ganz riesige Mauer oder ja, so. Ja, war ganz heftig. Irgendwie so. Ja, aber auf jeden Fall, der Trailer sah immer so aus, als wäre das irgendwie so ein ernster Film oder so. Mhm. Und der Film war ja am Ende irgendwie Comedy. Ich habe ihn nicht gesehen, ich habe nur den Trailer wirklich damals. Der lief in den deutschen Kinos vor jedem Film. Ja, stimmt. War auch der erste europäische Animationsfilm. Da war so eine 3D. Tiefe Erzählerstimme drüber, das weiß ich nicht. Stimmt. Dann 2011 Gnomi und Julia, wo Romeo und Julia mit wie sind die? Die immer im Garten stehen. Gartenzwerge. Die mit Gartenzwergen nachgestellt werden. Ist super lustig. Also. Genau, und dann so, jetzt kommt der Film, ich nehme alles zurück. Toy Story 3 ist nicht der beste amerikanische Animationsfilm, das ist der beste amerikanische Rango. Animationsfilm. Ja. Okay. Rango ist so unfassbar geil. Den Film habe ich bestimmt 8 bis 10 Mal geguckt. Oder sowas. Die Filmmusik ist der Wahnsinn. Die Animation ist unglaublich. Also heute noch sieht die Animation so unfassbar gut aus. Es ist total krank. Ich weiß nicht, ob es heute nochmal gemacht wurde. Damals war der ganz große Deal zum Beispiel, dass sie auch den Ton nicht aufgenommen haben, wie sonst alle anderen Animationsfilme. Sprich, der Schauspieler steht in der Booth und spricht in das Mikrofon rein, sondern Johnny Depp hat alle Szenen wirklich gespielt. Quasi in der Hand und dabei mit Tonangel und mit Mikrofon am Mund und so weiter wurde das alles aufgenommen. Also war richtig in dem Spiel drin. Und da ist nämlich auch so, Rango sieht ja auch so aus wie Johnny Depp. Mhm. Und aber trotzdem, der Film ist einfach nur super geil. Und der hat so viele Anspiele auch auf Apocalypse Now-Szenen zum Beispiel. Also der Film ist von Lucas Film. Mhm. Also, ne? Also von Industrial Light and Magic. Und das sieht man auch einfach. Weil Industrial Light and Magic ist ja die VFX-Firma schlechthin der Welt. So, das sind die Besten. Und wenn die halt einfach mal einen richtigen Animationsfilm machen, es gibt einen Grund, wieso er den Oscar bekommen hat. Und der ist übrigens von Gore Verbinski, der Flucht der Karibik 1 bis 3 gemacht hat. Mhm. Okay. Dann haben wir auch Rango. Dann kommt, was du gerade meintest, wo noch Motion Capturing genutzt wurde, die Abenteuer von Tim und Struppi von, ich weiß nicht, von Steven Spielberg. Peter Jackson hat es produziert. Der nächste ist von Peter Jackson. Die wollten das turn quasi. Also die wollten machen, dass Peter Jackson produziert und Spielberg Regie führt und dass beim nächsten Peter Jackson Regie führt und Spielberg produziert. Das kann ich sogar noch ein dritter kommen mit 3 unterschiedlichen Regisseuren. Naja. Ja, habt ihr den gesehen? Mhm. Also ich auch. Der war ganz lustig. Ja. Der hat halt sehr viel von diesen typischen Peter Jackson Hobbit Achterbahn Elementen, so von wegen kein Schnitt, für 2 Minuten passiert die ganze Zeit irgendeine zufällige Scheiße, ja, die ineinander funktioniert. Und ja, das ist mir auch aufgefallen. Aber in dem Film hat tatsächlich funktioniert, da war es ganz lustig. Ja, dann irgendwie mit so einem, ich kann mich nur daran erinnern. Ja, einmal durch die Stadt da mit diesem Motorrad und auf dem Fluss und ja, wo irgendwas halt so typisch so wegrollt oder so. Ja, ja, ja, eben durch die ganze Stadt, so wie 2 Minuten, da ist kein Schnitt. Genau. Ja, und ansonsten ist halt Tim und Struppi-mäßig halt komische Geschichte. Genau. Ja. Dann haben wir noch den kleinen Prinzen, der letztes Jahr ins Kino gekommen ist. Weiß ich jetzt auch nicht weiter. Und dieses Jahr kommt noch Sausage Party von Seth Rogen und James Franco, halt diese ganze Clique da, über Essen, was lebt und dann stirbt, weil wir es halt essen oder so. Ja. Ich habe es nicht ganz verstanden im Trailer. Und das ist dann ja mal ein Erwachsener. Also gibt es hier schon genug, haben wir schon genug genannt. Aber der baut ja auch seine ganze Promo und das Marketing damit auf, dass es kein Kinderanimationsfilm ist, sondern ein R-rated Animationsfilm quasi. Ist der komplett animiert oder? Der ist komplett animiert. Komplett animiert, okay. Da wir jetzt durch sind, wo würdet ihr denn eigentlich Filme einordnen, die nur teilweise animiert sind? Also wenn die Figuren jetzt in der realen Welt stattfinden, ist es dann trotzdem ein Animationsfilm? So wie Stu Little? Ja, genau. Ist kein Animationsfilm. Okay. Ansonsten hatte ich nämlich noch einen oder zwei Filme, ich glaube, davon gibt es zwei, die ich ganz furchtbar finde, aber dann sind es keine richtigen Animationsfilme. Ja, und zwar die Schlimmfilme. Und das, ach so, der vielleicht sogar erfolgreich war, weil eigentlich ist es eigentlich auch ein Box-Office-Fluch, ist eigentlich nämlich das genau zu machen, das miteinander zu messen, weil es nie funktioniert. Finanziell. Ich finde es so furchtbar, weil die sehen so unschlumpfig. Ein Animationsfilm nochmal ganz kurz, und zwar, ich weiß nicht, ob der komplett animiert ist alles oder ob das auch eine animierte Figur ist, die möchten. Mr. Fox? Ja, das oder ist sowas? Auch Stop Motion. Ist Stop Motion. Ist Stop Motion? Ja, auf jeden Fall. Echt? Ja. Okay, halte ich mich raus. The Fantastic Mr. Fox, ja. Der einzige Stop-Motion-Film, den ich wirklich gut finde. Aber ist auch von Wes Anderson. Deswegen muss er gut sein. Und dann eine Frage, vielleicht wisst ihr da was. Ist auch wieder so ein bisschen so halb real, halb nicht. Und da kommt jetzt ein zweiter Teil raus. Und zwar wisst ihr, wie ist das, Space Jam? Genau. Kommt noch eine Fortsetzung jetzt demnächst. Werden die Looney Tunes, dann machen sie die wieder zweidimensional oder passen sie das an, dann machen die auch zweidimensional? Das ist aber eine gute Frage. Okay. Aber wo du es jetzt noch angesprochen hast mit dem, was ist Realfilm, was ist Animationsfilm, da kam ja gestern die Meldung, jedenfalls kam die Meldung, dass sie ja Der König der Löwen neu verfilmen wollen als Realfilm, war immer die Meldung, halt wie beim Dschungelbuch. Und Dschungelbuch würde ich schon als Realfilm ansehen. Weil halt Mowgli ist halt ein Mensch und die anderen sind halt animierte Figuren, aber um einen Menschen rum. Aber wie ist es dann bei König der Löwen? Weil König der Löwen, da gibt es keinen Menschen. Da musst du alles animieren, zwangsläufig. Ja, aber sie animieren es ja real. Ja gut, aber verstehst, was ich meine? Ja gut, aber Final Fantasy ist ja auch alles real. Du, Avatar ist auch ein Realfilm. Ja, selbst wenn irgendwann keine Menschen da komplett mehr drin sind, ist es ein Realfilm. Aber es ist ja alles aus dem Computer. Also ich kann den. Ist halt die Frage, wo man da mit der Definition anfängt. Ja, aber keiner dieser Animationsfilme, den du jetzt aufgelistet hast, probiert real auszusehen. Keiner. Doch, Final Fantasy. Final Fantasy probiert. Nein! Ja, natürlich. Die Auszeichnung des Films ist, dass die Menschen real aussehen. Gut, gucken die nochmal an. Das ist wirklich nichts davon. Das hat ja alles einen eigenen Stil und so weiter und so fort, der von dem Realistischen weggeht. Und sowas wie Dschungelbuch oder König der Löwen, wenn sie König der Löwen so angehen wie das Dschungelbuch, dann sieht es ja real aus. Da hat es nichts mehr mit Animationsfilm zu tun. Hm. Was meinst du? Ja, aber ich finde es schon ziemlich schwammig. Also, das ist ja trotzdem alles animiert. Was ist denn dann die Definition eines Animationsfilms? Ist es dann, dass alles animiert ist, aber nicht echt aussieht? Oder? Also was man unter Animationsfilm auf jeden Fall noch reinpacken müsste, wären jetzt solche Sachen schon, wie Stop-Motion-Sachen, also was du gerade gesagt hast, Fantastic Mr. Fox und so weiter, oder Corpse Bride. Ja, es ist animiert, aber nicht computeranimiert. Genau, nicht computeranimiert, deswegen. Und ich glaube, ich kann mir fast vorstellen, dass wir über Kubo and the Two Strings, den alle gesehen haben, da auch nochmal gesondert drüber reden. Aber ansonsten ist ja auch so halb gemischt, ne? Mhm, aus Stop-Motion und Computeranimation. Ja. Ansonsten haben wir jetzt, glaube ich, die Liste durch. Ja. Von rein Computeranimationsfilmen. Dann können wir zur Kinovorschau kommen, ne? Ja, außer wir haben jetzt noch irgendwas gesehen in letzter Zeit, wo wir unbedingt drüber reden müssen. Ich habe Mr. Robot durchgeguckt. Ja, ich auch. Ich nicht. Ich bin schockiert und weiß nicht, was ich sagen soll. Also meinst du, wir machen darüber keinen Podcast? Doch, wir machen darüber einen Podcast, absolut. Aber ich bin toll, ich muss erstmal verarbeiten. Ja. Ich habe mir gestern nochmal die letzte Sequenz angeschaut. Also ich gucke es jetzt nochmal durch gerade. Habe ich auch überlegt. Mit wem anders und der Twist, der bei Folge irgendwann später kommt, ich will jetzt nicht sagen wo, ansonsten wissen die Leute, ohne Mist, ey, du siehst den so krass. Mhm. Das ist Wahnsinn. Also wie, dass einem das nicht aufgefallen ist, das ist eigentlich so eine Regiekunst, das ist wirklich, also ich habe mir die erste Folge nur angesehen und dachte, da ist eine Anspielung, ist genial. Das ist wirklich genial. Ja, ich glaube, das mache ich dann auch nochmal. Ist wirklich gut, die zweite Staffel. Ja, ich finde es auch gut. Also es entwickelt sich immer mehr zu Arthouse. Das ist wirklich so. Also stimmt. Die erste Staffel war noch so 75% Mainstream, 25% Arthouse. Nett ist wirklich so 50-50, jetzt wirklich so on the edge. Das stimmt. Der Einsatz von Musik, diese Kamerafahrten irgendwo. Ey, jedes Mal am Anfang von der Folge, wenn Mr. Robot, boah, geil. Stimmt, das ist ganz groß, Nee, wirklich, ist ja, so muss man gucken. Ja. Startet heute auf Amazon Prime, ne? Amazon Prime auch in Deutsch, genau. Nein, läuft schon. Wie meinst du? Also es startet gestern. Es startet am 30. Also ich habe BoJack Horseman die dritte Staffel geguckt. Ist auch großartig. Muss ich mal sagen. Okay. Dann kommen wir doch jetzt zu den Neustarts. Habt ihr euch da irgendwas notiert oder nur ich? Natürlich Findet Dory, haben wir schon drüber geredet. Mhm. Dann haben wir Franz von François Ozon oder Ozon, ich weiß nicht, wie man ihn ausspricht. Den haben Christopher und ich schon gesehen. Er fand ihn, glaube ich, nicht so gut. Ich fand ihn ziemlich gut. Über die Zeit nach dem Ersten Weltkrieg, wo eine deutsche Familie halt den Sohn verloren hat, der im Krieg gefallen ist. Wow. Und dann kommt irgendwann ein französischer Mann am Grab des Sohnes und sie wissen nicht, was er von ihm will, und dann entwickeln sich daraus halt Beziehungen zueinander und thematisiert halt diese ganze Beziehung Deutschland-Frankreich nach dem Ersten Weltkrieg, weil alle ihn natürlich hassen und so weiter und so fort. Ja. Und das ist... keine Ahnung, ich dachte auch am Anfang, ja toll, was ist das jetzt für ein langweiliger Kram. Ist aber mega gut inszeniert, ist halt schwarz-weiß, außer mit ein paar Ausnahmen, was jetzt an sich kein krass inszeniertes Merkmal ist, aber fällt halt auf. Und die ganze Geschichte ist dann zum Ende hin nicht mehr so stark, aber über beide Teile extrem fesselnd und man möchte halt wirklich wissen, was da passiert ist. Und die Hauptdarstellerin Paula Bär hat jüngst in Venedig, war letztens Venedig Filmfestival, den Preis für die beste Nachwuchsdarstellung gewonnen. Dann kommt War Dogs. Auf den habe ich ja voll Bock. Echt? Ja, irgendwie schon, weil, keine Ahnung, ich finde, der ist ja von Todd Phillips, der Regisseur ist hinter Hangover. Und seit Hangover, wo ich wirklich einfach, muss ich ganz echt zugeben, ich habe nie mehr in meinem Leben so gelacht wie beim ersten Hangover. Das war wirklich, also er hat es ja auch nicht mehr hinbekommen, irgendwie in die Nähe zu kommen von dem ersten Hangover mit irgendeinem seiner Filme. Also Hangover 2, fand ich witziger. Ist einfach, ja, du sagst auch, dass die Menschen Fantasy real aussehen, ey. Aber wie gesagt, der hat auch oft irgendwie nicht abgeliefert, aber Hangover war es immer noch. Ich lache mich heute noch so tot bei diesem Film. Und ja, ich fand die Trailer eigentlich ganz nett und ich sehe Jonah Hill unglaublich gerne. Mhm. Und wie heißt der andere? Miles Teller. Ja, genau, den sehe ich eigentlich auch gerne in Sachen, wo ich ihn bisher gesehen habe, außer Fantastic Four. Aber auf den Film habe ich schon Bock so. Also er soll ja auch nicht so toll sein, laut offizieller Meinung, ne? Aber ich habe Bock drauf. Also auf jeden Fall. Ich glaube, ich habe den Trailer gesehen, aber ich bin mir gar nicht mehr so ganz sicher. Vielleicht kenne ich auch nur das Poster davon, ja. Jonah Hill wieder ein bisschen rundlicher. Ja, sauber, glaube ich, ganz lustig aus. Ja, Jo. dann habe ich noch einen Film, The Infiltrator Ist es mit Bryan Cranston, ne? Ja. und Diane Kruger, wo Bryan Cranston halt einen Undercover-Agenten spielt, im Drogenkrieg halt. Und das ist wieder mit Pablo Escobar, der in letzter Zeit in jedem Film auftaucht. Hey, der Mann gibt aber So. auch einfach die beste Story aller Zeiten ab. So, das bin ich der Meinung, das ist, also, wenn man mal Narcos anguckt und sich einfach mal wirklich die Wikipedia-Artikel von Pablo Escobar durchliest, das ist das Filmischste, was ich jemals gesehen habe. Und es ist halt wirklich passiert. Das ist halt alle Sachen, die man in Scarface, Goodfellas, Casino, bla sieht, nur in 20 Dimensionen krasser, mit dem Fakt, dass es wirklich passiert ist. Das ist halt Pablo Escobar und das Medienkartell. Und es ist einfach mega filmisch, aber ich kann schon verstehen, dass es jetzt so durch die Decke geht. Aber ganz ehrlich, Diane Krüger, ne? Ey, guckt euch den Film nicht auf Deutsch an. Die hat wirklich. Kennt ihr die Stimme von Diane Krüger? Wie, soll man jetzt auf Deutsch gucken oder auf Nee, Englisch? nicht auf Deutsch gucken. Die Guckt deutsche bloß auf Englisch. Synchronisierung ist so schlecht oder was? Nee, kennst du ihre deutsche Stimme? Diane Krüger ist ja Deutsche. Spricht sie Ja, selber auf ja, Deutsch? Ach ja. so. Und ihre deutsche Stimme ist wirklich so. Es ist unglaublich. Das ist die aus. Also, es ist wirklich. Das ist die leerste Stimme aller Zeiten. Guck dich mal Troja an auf Deutsch und Vermächtnis der Tempelritter mit Nicolas Cage auf Deutsch. Ohne Mist, das ist der Wahnsinn. Also keine Ahnung, ihr Vater im Film könnte sterben und sie will fliehen und weint. Das ist nicht auszuhalten. Ja, ansonsten habe ich nichts. Ich habe auch Okay. nicht mehr. Na, wir hatten noch, der startet jetzt, glaube ich, auch, konnten wir aber beide nicht zur Presseverführung von Nebel im August. Ach ja. Dazu habe ich mir jetzt aber auch nicht viel notiert. Wir könnten aber an dieser Stelle, eventuell füge ich hier kurz was ein, was der Regisseur gesagt hat, wie es zu dem Film kam. Und ich hatte ja schon einige Filme über das Dritte Reich gemacht. Aber am Anfang dachte ich auch, wie soll das eigentlich gehen? Ja? Massenmord, ja, Euthanasie und das alles in einer Nervenheilanstalt und das auch noch mit Spezialstationen, also Kinderstationen. Das ist schon mächtiges Kaliber und von besonderer Grausamkeit, aber auch natürlich belegt mit durchaus Berührungsängsten, ne? Also auch meinerseits. Und dann habe ich das Drehbuch gelesen und ich wusste nicht so viel darüber, was da wirklich passiert war. Und dann war mir klar, irgendwie egal, ich wusste nicht, wie es geht oder wie der Ansatz sein kann, aber ich dachte, diese Geschichte muss erzählt werden. Ja. Das wusste ich alles nicht, eben, dass so viele Menschen betroffen waren, dass sie vor allem dem System so schutzlos ausgeliefert waren, ja, und sich überhaupt nicht wehren konnten und schon damals keine Lobby hatten, aber auch nach dem Krieg keine Lobby da war, die danach gefragt hat, ja. Und ich dachte, ja, das müssen wir schon machen. Wir müssen diesen vielen, vielen Menschen, die da zu Unrecht ermordet wurden, Gesichter geben. Jo, ansonsten war es das, ne? Würde ich behaupten. Nur denn, bis nächste Woche. Ja, Ja, schon was ist dann das reingehauen. Thema? Wissen wir es schon? Wissen wir noch nicht, sagen wann. Ja. Alles klar. Okay. Tschüss. Ciao, ciao.